Als aber Jethro, der Priester der Midianiter, der Schwiegervater Moses, die Kunde von Aledem vernahm, was Gott an Mose und an seinem Volke Israel getan hatte, dass Jahwe Israel aus Ägypten weggeführt hatte, nahm Jethro, der Schwiegervater Moses, Zipporah, das Weib Moses. Er hatte sie zurückgesandt und ihre beiden Söhne, der eine hieß Gersom, weil er gesagt hatte, ein Fremdling bin ich geworden in einem fremden Lande, der andere hieß Elisa, denn der Gott meines Vaters half mir und errettete mich vor dem Schwerte des Pharao. Da kam Jethro, der Schwiegervater Moses, mit seinen Söhnen und seinem Weibe zu Mose in die Wüste, wo selbst er lagerte am Berge Gottes. Und er ließ Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir, nebst deinem Weib und ihren beiden Söhnen, die sie bei sich hat. Da machte sich Mose auf den Weg, seinem Schwiegervater entgegenzugehen, verneigte sich und küsste ihn, dann fragten sie einander nach ihrem Wohlbefinden und begaben sich zum Zelte. Mose aber erzählte seinem Schwiegervater alles, was Jahwe dem Pharao und den Ägyptern zugunsten der Israeliten angetan hatte, von allen Mühsalen, die ihnen unterwegs zugestoßen waren, und wie Jahwe sie errettet hatte. Und Jethro freute sich über alle die Wohltaten, die Jahwe den Israeliten erwiesen hatte, dass er sie aus der Gewalt der Ägypter befreit hatte. Und Jethro sprach, gepriesen sei Jahwe, dass er euch aus der Gewalt des Pharao und der Ägypter befreit hat, dass er das Volk aus der Gewalt der Ägypter befreit hat. Nun erkenne ich, dass Jahwe mächtiger ist als alle Götter. Hierauf ließ Jethro, der Schwiegervater Moses, Schlachtvieh zu einem Brandopfer und zu einer Opfermahlzeit zu Ehren Gottes herbeischaffen, und es kamen Aaron und alle Vornehmen der Israeliten herbei, um mit dem Schwiegervater Moses einmal vor Gott zu halten. Des anderen Tages aber setzte sich Mose hin, um dem Volke Recht zu sprechen, da traten Leute vor Mose hin vom Morgen bis zum Abend. Als nun der Schwiegervater Moses sah, wie er für die Leute zu tun hatte, sagte er, was machst du dir mit den Leuten zu tun? Warum sitzest du allein zu Gericht, während alle Leute dich überlaufen vom Morgen bis zum Abend? Mose erwiderte seinem Schwiegervater, ja, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, damit ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und verkündige die Rechtssprüche und Entscheide Gottes. Da sprach der Schwiegervater Moses zu ihm, daran tust du nicht gut. Du wirst dich, sowie die Leute, die bei dir sind, aufreiben, denn dieses Geschäft ist zu schwer für dich, du kannst es nicht allein besorgen. Ich will dir jetzt einen guten Rat geben, folge mir, so wird Gott dir beistehen, bleibe du selbst für das Volk Sachwalter bei Gott und bringe du selbst die Rechtssachen vor Gott. Und belehre sie über die Rechtssatzungen und entscheide und weise ihnen den Weg, den sie wandeln sollen und was sie tun sollen. Wähle dir aber aus dem ganzen Volke tüchtige, gottesfürchtige, vertrauenswürdige und uneigennützige Männer und bestelle sie zu Vorgesetzten über je 1000, je 100, je 50 und je 10, damit sie den Leuten jederzeit Recht sprechen. Dann soll jede wichtige Sache vor dich gebracht werden, jede minder wichtige aber sollen sie selbst entscheiden, so wirst du dich entlasten und sie werden dich unterstützen. Wenn du dies so anordnest, und Gott es dir befiehlt, so wirst du es aushalten können, und alle diese Leute werden befriedigt zu ihrer Behausung zurückkehren. Da folgte Mose den Worten seines Schwiegervaters und führte alles aus, was er geraten hatte. Und Mose wählte aus der Gesamtheit der Israeliten tüchtige Männer aus und bestellte sie zu Häuptern über das Volk, zu Vorgesetzten über je 1000, je 100, je 50 und je 10. Und sie sprachen den Leuten jederzeit Recht, wichtige Sachen brachte man vor Mose, alle minder wichtigen Sachen aber entschieden sie selbst. Hierauf gab Mose seinem Schwiegervater das Geleite, der aber zog in seine Heimat.